schnell. Sie rennt und ehe du es mitbekommst, hast du verpennt. Schlaf dich aus, komm aus dem Knick. Dieser Zeitflash gibt dir den Kick. Du musst raus und Hektik erleben. Bis du dann weißt, es ist ein stressiges Leben. Gerade noch warst du 15 Jahre, jetzt sind es bis zu deiner Rente nur noch 50 Tage. 50 Tage. Gerade noch war deine Freundin schön. Jetzt kann sie nicht einmal mehr stehen. Vor kurzem warst du gerade mal ein Sohn, Mann. Und mittlerweile bist du schon Opa. Du gehst raus, Hektik erleben. Ja, dies ist ein stressiges Leben. Oh, du musst noch schnell was erleben. Denn dich wird es bald nicht mehr geben. Sure. Sorry. Das Gefühl, ich würde das meiste versäumen. Bitte Gott, schenk mir mehr Zeit mit meiner Freundin. Mir läuft die Zeit weg, ich muss durch meinen Traum tanzen. Kind zeugen, Haus bauen und auch noch einen Baum pflanzen. Alter, sieh, wie ich mich durch mein Leben struggle. Kann mir einer sagen, wie soll ich mir Mucke Knete machen? Klar, die Bosse, ja, die zählen Geld. Ich flieh mit einer Zeitmaschine in eine paradoxe Parallelwelt. Wenn das so einfach wär, du hast alle Zeit der Welt. Erzähl mir doch nicht ein vorm Pferd. Die Zeit ist der beste Arzt, ich glaube kaum, dass sie mich mag. Sie verwandelt einen Eichenbaum in einen Sarg. Und im Wandel der Zeit versuche ich mich aus diesem Loch zu befreien. Doch mein Kopf, der sagt nein. Ich kämpfe und besieg den Verstand. Nur höre ich zur Zeit das Rieseln meiner Sanduhr.